The devil wants more than anything to project to our church. Der Teufel möchte nichts mehr als das unserer Gemeinde zu projizieren. A lies from hell. Und zwar Lügen aus der Hölle. One lie is this. Und eine Lüge lautet folgendermaßen. That more the more people that it's not good that we have more people. Es ist nicht gut, dass wir mehr Menschen werden. We will not be a personal church. Wir sind dann keine persönliche Gemeinde mehr. We will be a personal church if we are not pastor centered. Wir werden eine persönliche Gemeinde sein, wenn wir nicht auf den Pastor ausgerichtet sind. You think of the strength in numbers. Denkt mal an diese Kraft in Zahlen. If this church was 3000 people, wenn diese Gemeinde 3000 Menschen groß wäre, we could have bought 10 wells, 10 drilling stations. Dann könnten wir 10 solcher Bohranlagen kaufen. Think of the strength in numbers. Denkt mal an diese Kraft, die hinter den Zahlen steckt. The effect that we could have on this country. Die Auswirkungen, die wir auf dieses Land haben könnten. I feel like I just want to thank you. I feel like a gate just came down in my heart. Für mich ist es so, wie wenn gerade ein Tor einfach weggenommen wurde in meinem Herzen. And I feel like the same has probably happened in many people here. Und ich denke, dass auch bei vielen anderen hier es so ist. And I'm so thankful this morning. Also wirklich, ich bin so dankbar heute Morgen. This is a new beginning. Das ist ein wirklicher Neubeginn. And I just have such a hope to reach thousands in this country. Und ich habe solche Hoffnung, hier in diesem Land Tausende zu erreichen. Not just hundreds, nicht bloß nur Hunderte, but thousands upon thousands. Sondern Tausende und Abertausende.